Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Unterwelt. Es war keine Ratte, es war Sam. Sam-O-Bil, genauer gesagt. Nach dem Kopfjägerfall hatte ich ihm gekauft, was er sich schon lange gewünscht hatte. Ein Mobilitätssystem für Minicomputer. Software, Räder, Getriebe, Motor. Maßgeschneidert. Sam war begeistert. Jonas weniger. Ein Computer, der spricht, ist schlimm genug. Ein Computer, der spricht und durch die Gegend düst, ist schlimmer. Ein Computer, der spricht und düst und mit seinem Herrn Fangen spielt, ist das Letzte. Sofort kommst du her, Sam. Bei Fuß. Denn wahrlich, Sammy ist kein Pfiffi, keine Töne, kein Hundevieh. Du bist eine Maschine, Sam. Ja. Der Mensch bestimmt die Maschine gehorcht, so soll es sein. In die Tasche, aber schnell. Und wenn du nochmal wegläufst. Wegrollst? Bleiben wir doch verbal präzise, verehrte Gemeinde, auch wenn's schwerfällt. Dann kommst du ganz präzise in den Schrott. Oder ich schenk dich Chefinspektor Brock. Tust du doch nicht, weil's gar nicht geht. Weil Jonas und Sam zusammengehören, wie Castor und Pollux, wie Castrop und Draux und wie Tristan und Isolde, wie Dick und Doof. Wie Nerven und Säge. Was? In die Tasche. Aua! So. Zur Neptunstraße, wie fahre ich da am besten? Ja, da fahren Sie erstmal zu mir, dann kriegen Sie eine Karte. Neben Jonas hielt ein E-Lieferwagen. Grau, keine Aufschrift. Ich steckte Sam in die Tasche, richtete mich auf. Aber ich kam nicht mehr dazu, dem Fahrer was zu sagen. Die Seitentür des Wagens öffnete sich. Hände packten zu, zogen Jonas ins Innere. Der Lieferwagen fuhr los. Kein Grund zur Besorgnis, Herr Jonas. Wir möchten Ihnen ein interessantes Angebot unterbreiten. Und dazu müssen Sie mich kidnappen? Nicht doch, Herr Jonas. Wir haben Sie nur aufgefordert, näher zu treten. Etwas abrupt, das gebe ich zu. Nehmen Sie Platz. Soweit wir informiert sind, bevorzugen Sie echt den Scotch. Wäre Ihnen ein Old Forester recht? Soda, Eis, Wasser? Was außen wie ein E-Lieferwagen aussah, war innen ein Salon. Hausbar, Sofa, roter Plüsch. Arte Bordello 1900. Oder so. Die Frau passte ins Ambiente wie die allseits bekannte Faust aufs Auge. Kimono, schwarze Lackperücke, Stöckelsandalen. Keine Schlitzaugen. Eine nepophile Europäerin. Die Aufmachung stand ihr. Bis auf den Knopf im Ohr. Ein Stilbruch. Ein Produkt aus der Retorte, synthetisch, wie der Whisky. Warum kein Sake, Madame Butterfly oder Champagner? Passend zur Möblierung. Weil wir wissen, dass Sie beides nicht trinken, Herr Jonas. Sehr aufmerksam. Sie sagten was von einem interessanten Angebot. Werfen Sie einen Blick auf dieses Holoporträt, Herr Jonas. Grimmiger alter Knabe, kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein Großvater. Angenehm. Hat auch einen Namen? Palmström. Er ist entführt worden, aus dem Pflegeheim. Herr Jonas, bei Ihnen piept. Sam, mein Computer piept und rollt und redet. Und weiß was. Aha. Was weißt du, Sammy? Ach, Luft, Clavigo. Was ich weiß, trotz heftiger Bedrängnis durch seinen unsensiblen Herrn und Meister, ist es Sam gelungen, das Nummernschild dieser Huldetrab zu dem Büro zu erspähen. Und was, frage ich Sie, gnädige Frau, haben gezählte Nachforschungen beim babylonischen Verkehrsamt ergeben, ne? Mach's nicht so spannend, Sam. Wem gehört die Kiste? Kurz und gut, der WORF. Ach was, die WORF. Die Partei für Wohlstand, Ordnung, Recht und Freiheit. Lange Zeit in Babylon an der Regierung, jetzt in Opposition. Weil sich vier kleinere Parteien zu einer Regierungskoalition zusammengeschlossen hatten. Glück für alle, weiter so, Leistung muss sich lohnen und vor allem Gesundheit. Interessant, gell? Und aufschlussreich. Jetzt wird mir einiges klar. Guck mal, wer da spricht. Das bin ich. Aber guck mal, wie auf einmal hupft mein intellektueller Hinkefuß und Lahmbeutel. Bravo! Und was ist euer Merkwürden denn klar geworden, zum Bleistift? weshalb mir der Alte auf dem Bild so bekannt vorkam, wozu Madame Butterfly einen Knopf im Ohr trägt und warum sich dieser rote Samtvorhang ab und zu bewegt, als ob jemand dahinter steckt. Sie haben unser Spiel durchschaut, Herr Jonas. Sehr schön. Sie kennen mich? Saladina Sack. Oh, hau, hau, die große Vorsitzende der Worf. Ich bin hocherfreut, Sie persönlich kennenzulernen, Herr Jonas. Ich eher weniger, Frau Sack. Was soll das Affentheater? Nur ein kleiner Test, Herr Jonas. Ihr Name, Ihr Ruf, Ihre Qualitäten sind uns selbstverständlich vertraut. Spätestens seit der unglückseligen Harry-Hauer-Affäre. Fallattentat, August 2012. Richtig. Dennoch mussten wir uns vergewissern, ob Sie wirklich der rechte Mann sind für die Aufgabe, die wir Ihnen zugedacht haben. Er ist der rechte Mann, er nimmt nämlich Herrenkapseln. Aha. Ja, also es handelt sich um eine höchst diffizile Angelegenheit, die äußerste Diskretion erfordert. Wir benötigen einen ausgewiesenen Spezialisten. Das ist er. Jonas ist Spezialist. Für rohe Eier und heiße Kartoffeln. Auf meinem Türschild steht Jonas. Nur Jonas. Privatdetektiv. Der letzte seines Zeichens. In Babylon, der großen Stadt und drumherum. Reich ist Jonas dabei nicht geworden. Dafür hat er Erfahrung. Und jede Menge Beulen. Ich denke, wir haben ihn gefunden, unseren Spezialisten. Sind Sie frei, Herr Jonas? Sind Sie bereit, für uns, für die Worf tätig zu werden? Kommt drauf an. Worauf? Worum es geht und was Sie zahlen. Was kosten Sie? 120 Euro, wie ich hier stehe, pro Tag und Spesen. Und wenn er liegt, das Doppelte. Das ist mir egal. Wir zahlen Ihnen 10.000, pauschal. Und Sie werden sich jeden einzelnen Euro hart verdienen müssen. Der alte Mann auf dem Holoporträt. Genau, Herr Jonas. Er heißt nicht Palmström. Natürlich nicht. Er heißt Larsin Rindström. Korff hieß er. Dr. Herbert Korff. Korff von der Worf. Hochberühmter Alt- und Ex-Politiker, Ehrenvorsitzender der Partei. Schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Wenn er sich auch gelegentlich zu Wort gemeldet hatte. Aber Korff konnte nicht entführt worden sein. Glauben Sie, Herr Jonas? Warum nicht? Weil er tot ist. Gestorben vor 4 Wochen. Am 15. April 2014. Sehr richtig, Herr Jonas. Die Partei hat ihn mit großem Trara unter die Erde gebracht. Sie selbst, Frau Sack, haben die Grabrede gehalten. Hat sie Ihnen gefallen, Herr Jonas? Was ich Ihnen jetzt mitteilen werde, Herr Jonas, muss unter allen Umständen unter uns bleiben. Ich erwarte von Ihnen absolute Verschwiegenheit. Verständlich. Denn was erzählte mir Saladina Sack? Korff war nicht gestorben. Er lebte gerade noch. Korff hatte Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. Und die Partei hatte ein großes Problem, weil ihre politischen Gegner keine Hemmungen hatten. Sie hätten sich den Alten gegriffen, ihn im Holo als sabbernden Trottel vorgeführt und der Partei damit schwer geschadet. Darum ließ die Führung der Worf ihren Ehrenvorsitzenden dahinscheiden und begrub feierlich einen leeren Sarg. Korff haben wir heimlich in ein privates Pflegeheim gebracht, unter dem Namen Palmström. Palmström hat nicht Speck im Haus, da hingegen eine Maus. Korff, bewegt von seinem Jammer, baut ihm eine Gitterkammer. Morgenstern, so ist es. Ein gebildeter Computer, den Sie da haben, Herr Jonas. Siehste, Jonas, siehste, ja. Oh, dank, hohe Frau, man tutet, wie man kann. Und man kann vieles. Nicht, dass man intellektueller Unterrichtung weitestgehend ermangelter Meister solches nach Gebühr zu schätzen wüsste. Oh, goldene Worte aus dem Schatzkästlein der Weltliteratur. Brauchen wir jetzt nicht. Halt die Backen, Sam. Ja. Wir waren bei Korff, Frau Sack, alias Palmström, im Pflegeheim. Ja, nur der Heimleiter war eingeweiht. Er gehört zum Direktorium der Worf. Und natürlich die handverlesenen Parteisoldaten, die das Heim rund um die Uhr bewacht haben. Trotzdem ist Korff entführt worden. In der Tat, Herr Jonas. Letzte Nacht. Von unten waren sie gekommen. Aus dem unterirdischen Versorgungssystem. Abwasser, Kabel etc. Von da durch den Keller. Die Wachen hatten sie umgebracht. Dann waren sie verschwunden. Mit Korff, mit ein paar anderen Insassen. Mit dem Heimleiter. Wir sind sicher, dass er mit den Entführern unter einer Decke steckt. Nur er kann Ihnen den Tipp gegeben haben, wer Palmström wirklich ist. Anzunehmen. Sie haben die Kidnapper verfolgt. Selbstverständlich. Ein überlebender Wächter hat uns informiert und wir haben sofort einen Trupp Parteisoldaten vom nächsten Worfstützpunkt losgeschickt. Pflegeheim, Keller. Mit dem Quicklift nach unten zum Abwasserkanal. Und da lag der erste Wegweiser. Wegweiser? Ja, einer der mitgeschleppten Heimbewohner. Tot. Lang ausgestreckt. Die rechte Hand zeigte die Richtung an. Die Kidnapper wollten also verfolgt werden. Aus gutem Grund. Nach ein paar Kilometern durchs Abwassersystem vorbei an weiteren ausgelegten Leichen kamen unsere Leute an eine Mauer, quer über den Kanal. Lassen Sie mich raten, Frau Sack. Die Grenze zur Unterwelt. Ganz recht, Herr Jonas. In die Mauer war ein Loch geschlagen und vor dem Loch lag ein Toter, der Letzte. In der Hand hatte er hier, diese Botschaft. An die Führung der Worf. Sie haben die Wahl. Sie schicken morgen, 13. Mai 2014, genau 23.55 Uhr, sinnig, 5 vor 12, einen Robo-Messenger mit 25 Millionen Euros durchs Loch, worauf Sie Ihren Mann umgehend zurückhalten. Oder Sie tun das nicht und wir übergeben ihn Holonews. Ihr Schwindel fliegt auf, Ihre Partei ist erledigt. Es lebe der urbane Befreiungskampf, die Stadtguerilla. Stadtguerilla. Auferstanden aus Ruinen, wie es scheint. Vor knapp 2 Jahren war der Terrorverein, der sich Stadtguerilla nannte, vernichtet worden. Durch eine Großaktion der Polizei. Ein denkwürdiges Geschehen für Jonas. Judith Delgado war dabei umgekommen. Und ich hatte Carla kennengelernt, die Chefin der Stadtguerilla. Sie war entkommen und hatte sich ins Reservat zurückgezogen, um eine neue Truppe aufzubauen. Offenbar war es ihr gelungen. Wir haben nicht vor, das Lösegeld zu bezahlen, Herr Jonas. Sie können nicht. Und wir wollen nicht. Aber Sie wollen auch nicht, dass Ihr angeblich toter Korf als lebender Alzheimer im Holo präsentiert wird. Natürlich nicht. Also müssen Sie runter und ihn rausholen. Sie werden Dr. Korf befreien, Herr Jonas. Und ihn uns wiederbringen. Warum nicht Ihre Parteisoldaten? Weil die nicht in die Unterwelt gehen. Es sind gute Leute, brauchbar und tüchtig. Aber das kann ich von Ihnen nicht verlangen. Die Polizei? Untersteht der Regierungskoalition, unseren Gegnern, kommt nicht in Frage. Sie sind unser Mann, Herr Jonas. Sie sind Spezialist für riskante Aufgaben, erfahren und politisch unabhängig. Nehmen Sie den Auftrag an. Jonas kennt die Unterwelt. Die ehemaligen Service-Systeme unter dem Reservat, der wüsten Ruinenlandschaft im Südosten von Babylon. Die bis zu den großen Unruhen in den späten 90ern ein intaktes Stadtviertel gewesen war. Die Unterwelt ist ein Labyrinth von Gängen und Höhlen, von Abwasserkanälen und Kabelschächten, von Atomschutzbunkern und Recyclinganlagen. Alle nicht mehr in Betrieb, verfallen, aber nicht verlassen. Lemuren hatten sich hier eingenistet. Und Ratten. Millionen von Ratten. Oben das Reservat war schlimm. Die Unterwelt war schlimmer. Viel schlimmer. In die Unterwelt gingen nur Irre. Jonas war irre. Und er brauchte Geld. Apropos. 25 Millionen Euro. Was ist damit, Herr Jonas? Die sparen Sie, wenn ich Korf aus der Unterwelt hole. 1% für Jonas. 250.000 Euro. Erfolgshonorar, dafür tue ich's, sonst nicht. Einverstanden. Palmer wird Sie begleiten. Palmer? Palmer Kunkel, so heiße ich. Madame Butterfly? In die Unterwelt, im Kimono, wunderbar. Dann ziehe ich den Frack an, den ich nicht habe. Und das Promenadenorchester spielt dazu den Kirschblütenwalzer. Täuschen Sie sich nicht. Ich bin Kampfsportlerin. Eine sehr gute, das kann ich Ihnen versichern, Herr Jonas. Palmer arbeitet im Tiefbauamt. Oha. Sie hat Pläne und Karten, kennt sich aus in der Unterwelt. Bei einem so gefährlichen Unternehmen brauchen Sie Rückendeckung. Backup, wie der Experte sich ausdrückt. Sagen Sie mal, Lady, heißen Sie wirklich und wahrhaftig Palmer Kunkel? Palma, wie meint die Kunkel, die im Dunkel kunkelt? Palma Kunkel ist mit Palm verwandt, doch im Übrigen sonst nicht bekannt. Und sie wünscht auch nicht... Morgenstern. Morgen Jonas. Morgenstern, eben dasselbige. Ist das nicht ein Zufall? Wir trafen uns am Abend, um 9, in der Südstadt, nicht weit vom Reservat. Madame Butterfly alias Palmer Kunkel blieb bei ihrer Masche. Sündstimme, grauer Ninja-Anzug, Kamikaze-Stirnband, langes Samurai-Schwert über der Schulter, kurzes im Gürtel. Jonas trug sein altes schwarzes Kampfoutfit aus dem antarktischen Krieg und war behängt wie... Wie ein ambulanter Klempner-Ladenmeister. Helm mit Lampe und Nachtsichtbrille, Provianttasche, ja, Seilhaken, abgesägte Schrotflinte, Flammenwerfer mit Tank, Schockgranaten. Ein veritables Arsenal der Oberfeuerwerker. Du reist auch nicht gerade mit leichtem Gepäck, Sammy. Mobilsystem, Kompass, Leuchte, Infrarotgerät, voll aufgetankter Hochleistungsakku. Fehlt nur noch die eingebaute Hausbar. Hättest du gern was, alte Sauflase? Warum Schrotpuste und Feuerspucke, heißgeliebte Knalltüte? Warum nicht Laser? Warum nicht Neurofreezer? Das ist Stil, Sammy. Archaische Waffen für ein archaisches Ambiente. Stopp! So. Jetzt können Sie auch runter, Madame Butterfly. Verstanden, Jonas. Ich komme runter. Na, der Mantau. Wir gingen nicht durch den Keller im Pflegeheim. Jonas hatte einen Plan. Jonas kannte eine Hintertür in einer verlassenen Metrostation im Reservat. Ein Liftschacht. Natürlich kein Lift mehr. Ein paar tapfere Parteisoldaten waren mitgekommen. Sie ließen uns an Seilen runter und blieben oben. Als Wache und Rückversicherung. Schließlich wollten Jonas und Butterfly irgendwann wieder raus. Und dann waren wir womöglich in Eile. Am Ende des Schachts ein horizontaler Gang. Ein alter Abwasserkanal, seit Jahren trocken, in etwa. Dunkler Belag auf den Ziegeln, Salpeter, Schimmel und Schlimmeres. Die Luft ließ sich atmen, riechen weniger. Es stank, noch immer. Der Gang war niedrig, wir mussten die Köpfe einziehen. Butterfly gab die Richtung an, nach ihrer Karte. Es war dunkel. Bis auf die Lichtkegel unserer Lampen. Und still. Bis auf das leise Klappern unserer Ausrüstung. Der Gang mündete in die Halle einer ehemaligen Recyclingstation, wo früher Scheiße zu Brühwürfeln veredelt wurde. Wir hörten schon früh ihren Rekorder. Altmodischer Rock'n'Roll. Und sahen ihre Lichter. Sie warteten an der Grenzmauer, vor dem Loch, zwei Gestalten in Overalls, mit Sturmgewehren. Sie fühlten sich sicher. Keine Wache. Gut so. Wir machten die Lampen aus, gingen im Dunkeln weiter. Vorsichtig. Bis der Gang aufhörte und die Halle anfing. Da blieben wir stehen und warteten auch. Wie spät? Sammy. Genau. 23 Uhr, 54 Minuten und 40 Sekunden. Ist gleich soweit. Wenn Ihre Leute spuren, Butterfly. Keine Sorge, Jonas. Hören Sie, sehen Sie. Da kam er, durchs Loch, pünktlich auf die Sekunde. Ein Robo-Messenger, einfachste Ausführung. Ein offener Behälter mit Beinen. Im Behälter ein Sack, ein schwerer Sack. Die zwei Typen wuchteten ihn raus und fingen an, ihn aufzuschnüren. Umdrehen, Butterfly. Augen zu, Hände auf die Ohren. One. Zorro. Eine Schockgranate mit Zeitzünder. Im Sack, wie verabredet. Ungeheuer laut, ungeheuer hell, ungeheuer überraschend. Unsere beiden Freunde waren einige Sekunden außer Gefecht. Blind, taub, unter Schock. Wir kamen aus der Deckung. Schnell. Jonas hatte die Schrotflinte im Anschlag. Butterfly fuchtelte mit ihrem Schwert. Ho, hi. Was? Hi. Halt, stehen bleiben. Ganz wie du willst. Siehst du? Einer der beiden bekrabbelte sich schnell. Er sah uns kommen und rannte weg. Jonas schoss ihm eine Ladung Schrot in den Arsch. Er hinkte weiter und verschwand hinten in einem Gang. Butterfly hatte sich inzwischen um den anderen gekümmert. So, der macht uns keine Probleme mehr. Sie haben ihn umgebracht, Butterfly. Ein Saubrauchkäser von der linken Schulter zur rechten Hüfte. Und dann habe ich ihm den Rest gegeben. Kamitativari durch den Schädel. Na, großartig. Wie ein gelernter Schlechter. Hatten wir nicht vereinbart, dass wir die Typen lebend fangen, damit sie uns verraten, wo sie Kau versteckt haben? Ist ja noch einer da. Der, den sie angeschossen haben. Der kommt nicht weit. Was war das? Unser Freund. Da hinten im Gang. Kommen Sie, Butterfly! Nach gut 100 Metern fanden wir ihn. Das heißt, was von ihm übrig war. Seine Knochen. Sauber abgenagt. Bis auf ein paar Fleischfetzen. Ratten. So sieht's aus. Sie haben ihn aufgeknabbert. Und so schnell. Sie müssen noch in der Nähe sein. Hinter den Wänden nehme ich an. Sehen Sie, überall Löcher. Ich hasse Ratten. Mag sie auch nicht besonders. Sammy hat nichts gegen Ratten. Nette kleine Tiere und so hübsche lange Schwänze. Und so clever. Du hast gut reden, Sam. Du bist aus Plastik und Metall. An dich gehen sie nicht ran. Unsere beiden Informanten sind tot, Jonas. Wie finden wir jetzt Korf? Na, ganz einfach, wir gehen weiter. Diesen Gang lang. Nur so, oder haben Sie einen bestimmten Grund? Also du, pass mal auf, Tante Trude. Sammy wird dir die ganze Sache mal verhäckseln, nicht? So ganz langsam zum Mitschreiben. Sofern Gnädigste des Schreibens überhaupt kundig sind. So, du, pass auf. Der sowohl Dahingeschiedene als auch Abgeklapperte hat sich, obschon ihm diverse Gänge zur Verfügung standen, in diesen nämlich hier geflüchtet. Klar? Klar, Sammy. Also führt dieser Gang dorthin, wo seine Genossen sich aufhalten. Auch klar? Klar. Und wo die sich befinden, dort weilet auch der Meister Korf. Alles klar? Klar. Wir gingen weiter. Vorsichtig. Wachsam. Die Waffen in Bereitschaft. Ab und zu hörten wir was. Leises Quieken. Rascheln in den Wänden. Und wenn wir uns umdrehten, sahen wir im dunklen Gang hinter uns rötlich leuchtende Punkte. Immer zwei nebeneinander. Viele. Sehr, sehr viele. Jonas hatte sich schon besser gefühlt. Dann fingen auch noch die Trommeln an, weit voraus. Signale der Lemuren. Was sprechen Trommeln, Bwana Tarzan? Woher soll ich wissen, Zabi? Trommeln sprechen Fleischgummen, weißes Fleisch. Lecker, lecker. Finde ich nicht sehr witzig. Naja, merk schon, kein Sinn für schwarzen Humor, du trübe Tasse. Traurig, traurig. Plötzlich teilte sich der Gang. Wir blieben stehen. Was jetzt? Wo ging's weiter? Welche Gabelung war die richtige? Links. Links? Warum? Weil die Typen, die wir suchen, linke Vögel sind. Haha. Ich bin für rechts. Was meinst du, Sammy? Sammy hält sich da raus. Typisch, wenn man dich mal braucht. Also gut, Jonas ist der Kommandant der Expedition. Und Jonas sagt... Links. Was? Rechter Weg ist links, bitteschön. Wer ist da? Einstein. Das glaube ich nicht. Einstein, mein Name. Sehr erfreut, bitteschön. Kommen Sie raus, wer immer Sie sind. Einstein kommen. Nicht erschrecken, bitteschön. Einstein Freund. Gut Freund. Selber I. Aus dem dunklen Abzweig links kam er langsam ins Licht unserer Lampen. Einstein. Eine Ratte. Eine außergewöhnliche Ratte. Kalkweiß. Rote Augen. Ein Albino. Ein Riesenrattenalbino. Halber Meter, mindestens. Schwanz inklusive. Immerhin. Und reden konnte das Biest auch noch. Einstein lernen menschliche Sprache von Dr. Matrix. Im Genlabor. Universität Babylon, bitteschön. Dr. Matrix sagen immer, du beste Ratte, klügste Ratte von allen. Du heißen Einstein. Ein Versuchstier, genmanipuliert. Und da wird total verkorkst. Nicht näher, Einstein. Bleib stehen. Keine Angst, bitteschön. Einstein lieben Menschen. Kann ich mir denken. Gekocht, gebraten oder roh? Oh nein. Einstein Vegetarier, bitteschön. Einstein Freund. Einstein wollen helfen. So, helfen willst du uns. Wie? Einstein wissen alles, bitteschön. Einstein wissen, wo böse Menschen von oben alten Mann verstecken. Und wo? Zeig's uns auf der Karte. So sorry. Einstein nicht können lesen, bitteschön. Dr. Matrix wollen lernen, Einstein lesen, schreiben, rechnen. Aber Einstein laufen fort von Genlabor. Warum? Einstein haben Heimweh, haben Sehnsucht nach Genossen Ratten, nach Gemeinschaft, Gesellschaft, Freundschaft, bitteschön. Aber Ratten hier ganz dumm, rückständig. Sie nicht lieben Einstein, weil Einstein sein groß und weiß und schlau, weil Einstein sein anders. Sie nicht wollen Einstein. Sie jagen weg Einstein. Sieh an, auch die Ratten sind Rassisten. Einstein unglücklich. Einstein wollen zurück zu Dr. Matrix. Wenn Freunde mitnehmen Einstein nach oben, zu Genlabor. Einstein führen Freunde zu alten Mann. Bitte schön. Was meinen Sie, Jonas? Trauen wir ihm? Teils, teils. Einerseits machte Einstein einen ganz überzeugenden Eindruck. Andererseits ist Jonas misstrauisch, aus Prinzip. Aber wir mussten Korf finden. Darum gingen wir auf Einsteins Angebot ein und ließen uns von ihm führen. Durch den linken Gang, dann über eine verrottete Treppe nach unten, durch eine Tür mit dem schwarz-gelben Zeichen, Nuklearschutz. Dahinter ein Korridor, relativ neu, relativ sauber. Butterfly studierte ihre Karte, aber die half ihr nicht weiter. Jonas blieb wachsam. und Sammy maulte. Links, rechts, ja, da trotteln wir wie die Vollidioten mit einem hässlichen, nackten Schwanz her. Und der Rest von dem Kerl ist auch nicht schöner. Ich dachte, du magst Ratten, Sammy. Nette Tiere und so clever. Ach, Einstein ist doch keine richtige Ratte. Einstein ist eine vermurkste Kreatur. Ein Wechselbalg, ein Monstrum, ein gentechnischer Betriebsunfall und so. Man spuckt dir große Töne. Du bist eifersüchtig, Sammy. Eifersüchtig auf Einstein, weil er dir irgendwie ähnlich ist. Oh. Intelligent, munter, verbal. Was? Verbal? Nennst du das, du Charakterwanze? Sammy ist verbal. Sammy redet korrekt wie ein Buch. Wie eine Bibliothek, Sammy. Einstein redet nicht. Einstein bricht Rad. Einstein stammelt und stottert und leidet und trant. Sag mal, Moment, still, Sam. Ja. Riechen Sie es auch, Butterfly? Braten. Barbecue. Jede Wette, das ist echt Fleisch. Kein Sojasteak. Wir sind gleich da, Freunde. Da? Wo, Einstein? Auf einer Grillparty? Hauptquartier von Lemuren, bitteschön. Böse Menschen von oben haben gemacht Vertrag mit Lemuren. Können bleiben bei Lemuren mit altem Mann 3 Tage. Und woher weißt du das, Einstein? Einstein sehen alles, hören alles, wissen alles, bitteschön. Wie du, Sammy. Oh, sowas muss ich ein ehrbarer Computer nicht bieten lassen. Psst, Ruhe, bitteschön. Vorsicht, bitteschön. Da vorne, hinter Knick, stehen Wächter von Lemuren. Den übernehme ich mit meinem Wakizashi. Kein Problem für die Ninja-Androidin Butterfly und ihr scharfes, kleines Samurai-Schwert. Jonas steckte den gekränkten Sam in die Tasche, nahm Einstein auf die Schulter, stieg leise über den toten Lemur und folgte mit Butterfly dem Bratenduft und dem flackernden Feuerschein. Bis der Korridor sich zu einem großen Raum erweiterte, da blieben wir stehen, im Schatten, unsichtbar. Der Raum wimmelte von Lemuren, bleichen Gnomen mit wässrigen Augen. Lemuren sehen nicht gut, sie haben sich ihrer unterirdischen Umgebung angepasst. Vor Jahren sind sie abgetaucht. Aus dem Reservat. In die Unterwelt. Obdachlose, Freaks, illegale Drittweltler, Flüchtlinge, die sich oben nicht mehr sicher fühlten. Mein Gott, was ist das? Ein ehemaliger Gemeinschaftsraum im Atombunkersystem. Nein, ich meine, was sich da dreht, in der Mitte, bei dem großen Feuer. Der Spießbraten. Genau, was wir vermuten, Butterfly. Ich rieche Menschenfleisch. Lemuren sind Kannibalen. Nachts steigen sie aus der Unterwelt und jagen Fleisch. Wenn das Fleisch nicht zu ihnen kommt, wie die Stadtguerilla. 3 Figuren im Overall lagen auf dem Boden, gefesselt. Eine der 3 kannte ich. Carla. Sie brechen unser Abkommen. Wir haben ihnen Fleisch gebracht. 2 Menschen, wie abgemacht. Sehr nett von Ihnen, meine Liebe. Leider nicht genug. Wir sind sehr hungrig. 2 Menschen reichen uns nicht. Wir wollen mehr. Wir wollen euch alle. Fleisch! Fleisch. Böse Menschen von oben sind dumm. Sie trauen Lemuren. Lemuren, sie werden braten und essen. Lemuren nicht Vegetarier wie Einstein, bitteschön. Offensichtlich. Korf, Jonas, da ist Korf. Richtig, da war er. Am Rand, rechts. Ganz allein. Wahrscheinlich war er den Lemuren zu alt und zu zäh. Er trug eine Art Nachthemd und steckte in einem Einkaufswagen vom Supermarkt. Arme und Beine hingen über den Rand. Er bewegte sich kaum, starrte teilnahmslos vor sich hin. Holen wir ihn raus, Jonas? Deshalb sind wir ja hier. Die Frage ist wie? Merke, die alten Tricks sind meist die besten. Sagt wer? Sagt Sammy, du Dumpfbacke. Schockgranate zum Zweiten. Grünau! Okay, Jonas wirft Granate. Butterfly rennt los, schnappt sich den Einkaufswagen, kommt damit zurück. Alles klar. Sie halten mir den Rücken frei, Jonas. Mit der Schrotflinte. Countdown, Sammy, fang an. Zu Befehl, Countdown. Piep. 7. Was ist denn Schockgranate, bitteschön? Wirst du gleich merken, du Spitgeburt aus Quark und Weißkohl. 4, 3, 2, 1, 0. Bumm. Lemuren schwer geschockt. Butterfly flitzte Richtung Korf. Jonas flitzte auch zur Feuerstelle, wo die Gefangenen lagen. Jonas zerschnitt Carlas Handfesseln und ließ das Messer neben ihr liegen. Eine Hand wäscht die andere. Vor 2 Jahren hatte Carla Jonas geholfen. Jetzt half Jonas Carla. Hilfe zur Selbsthilfe. Alles Weitere war ihre Sache. Jonas folgte Butterfly in den Korridor. Rückwärts. Die Schrotflinte im Arm. Unnötige Vorsicht. Die Lemuren kamen uns nicht nach. Schock. Oder sie wollten sich nicht von ihrem Braten trennen. Aua! der Verfall, der Gestank, der Atem, der wird auch in diesem, unserem Lande. Au! Wohlstand, Ordnung, Recht und Freiheit. Au, das tut doch weh. Erkennen Sie mich nicht, Herr Dr. Korff? Wissen Sie nicht mehr, wer ich bin? Mama, es tut weh. Meine Verdienste um die europäische Einigung in diesem, unserem Verfall. Au, aufhören. Recht hat er. Lassen Sie es langsamer angehen, Butterfly. Sonst schmeißen Sie den Kinderwagen noch um. Sie sollten Ihr altes Baby mal windeln, Mutterfly. Sehr komisch. Mama, nach Hause. Herbert will nach Hause. Wir tun, was wir können, Dr. Korff. Gehen Freunde zurück nach oben, bitteschön? Das hoffen wir, Einstein. Nehmen Einstein mit, bitteschön. Mama, Einstein will nach dem Labor. Ja, Einstein, wir nehmen dich mit. Kennst du den Weg zur alten Metrostation, wo wir runtergekommen sind? Oh ja, Einstein kennen Weg. Einstein kennen Abkürzung. Freunde folgen Einstein, bitteschön. Freunde haben Vertrauen zu Einstein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sagt Shakespeare. Wirklich, Sammy. Also los, lauf voraus, Einstein. Ich behalte dich im Auge. Freunde, eng zusammenbleiben, bitteschön. Weg sehr gefährlich. Das glaube ich dir aufs Wort. Verfressene Lemuren, deine ebenso verfressenen Artgenossen. Und Grauen der Tiefe, Freunde. Noch schlimmer, noch gefährlicher. Grauen der Tiefe? Was ist das? Plötzlich sich öffnen Loch im Boden. Ganz tief, ganz schwarz. Unten Geräusch, unten Bewegung. Ganz böse, ganz schrecklich. Grauen der Tiefe. Haben nicht Namen, haben nicht Gestalt. Mama, nach Hause. Und Sammy macht jetzt Pause. Wir waren lange unterwegs. Manchmal ferne Lemuren trommeln, manchmal nahes Rattenrascheln. Keine besonderen Vorkommnisse. Vorerst. Die Gänge wurden niedriger, wärmer, feuchter und muffiger. Es roch nach Müll, nach Tod und Verwesung. Jonas löste Butterfly ab, übernahm Wagen und Korff. Der hatte den Daumen im Mund und schlief. Der Abfallgestank nahm zu. Jonas sah hoch. Einstein. Wo war Einstein? Ein Stück voraus, hinter der Ecke. Er hatte es auf einmal sehr eilig. Einstein! Einstein! Wo steckst du? Ich ist er, der liebe Einstein, verschwunden, abgehauen. Und mein Volltrottel von Jonas sitzt mächtig in der Kacke. Da ist was dran, Sammy. Einstein! Ja, ja, brüll du nur als wie ein Nebelhorn im Stimmbruch. Es wird dir nimmer mehr was nützen. Selber schuld, du Schwachkopf. Trau, schau, wem? Sagt Shakespeare, sagt Morgenstern. Und, Sammy? Ich sag dir was, Sammy. Ihr habt recht, alle drei. Wo sind wir, Butterfly? Was sagt die Karte? Gar nichts. Keine Ahnung, wo wir sind. Jedenfalls nicht auf dem rechten Weg nach Hause. So viel steht fest, geschätzter Herr. Liebwerte Dame. Tief unter dem Reservat. Tief unter der Versorgungsebene. Im Zentrum der Unterwelt. Ja, nein, nicht bei Jacques Offenbach. Nein, nein, im Herzen der Finsternis. So sieht's aus, Leute. Schnauze. Und Sammy hat doch nur versucht zu warnen und zu mahnen. Doch fand er Gehör? Nein, mitnichten. Es war so finster und auch so bitter kalt. Schluss mit dem Konzert, Sam. Mach dich nützlich. Mach dich nützlich. Mach dich nützlich. Nein, nein. Kann es denn wahr sein? Oh, ihr Völkerscharen. Sammy wird gebraucht. Sammy wird benötigt. Halleluja. Und abermals Halleluja. Amen. Roll vor und guck vorsichtig um die Ecke. Und vor allem, halt den Mund. Sie sprechen mir aus der Seele, Jonas. Halt den Mund. Sam rollte und linste ums Eck. Nach ein paar Sekunden fuhr er seinen Gummifinger aus und winkte uns, heftig. Jonas und Butterfly sahen sich an, zuckten die Achseln, folgten Sam. Wir standen und starrten. Durch unsere Infrarotbrillen. Vor uns lag eine ungeheure Höhle. Weiter als der Europaplatz in Babylon. Höher als der Holoturm. Aber deshalb starrten wir nicht. Wir starrten, weil sich mitten in der Höhle eine gewaltige Kathedrale erhob. Ein Riesenbau aus Müll. Aus Abfall und Lumpen. Aus Draht und Blech. Aus Plastik und Knochen. Und wir starrten wegen der Ratten. Es waren Tausende. Abertausende, Vielleicht Millionen. Sie quiekten nicht, sie raschelten nicht. Sie waren ganz still und sahen mit leuchtenden Knopfaugen zum Eingang, wo wir standen. Ganz vorn ein heller Fleck im graubraunen Rattenteppich. Einstein. Neben ihm ein monströser Wust, eine Ballung, eine Masse. So groß und so rund wie das Rad eines Supertrucks. Ein Knäuel von mehr als 100 Ratten, zusammengewachsen, ineinander verfilzt, an den Schwänzen verknotet. Der Rattenkönig. Vor seinem Palast. In seinen Unterhosen und mit seinen Untertanen, die warten auf uns. Einstein, du Verräter. Jawohl, du treulose Tomate, lasche Pflaume, falscher 50er. Einstein, es sich haben überlegt. Einstein wollen nicht mehr in jenes Labor. Einstein bleiben hier, in Unterwelt, bei Genossen. Ratten, jetzt nehmen Einstein auf. Rattenkönig lieben Einstein. Einstein, ihm bringen 3 fette Menschen. Fett? Ich? Oder Korb? Von Jonas ganz zu schweigen. Einstein, ihm bringen Waffen. Und einen Computer. Nicht zu vergessen. War Einstein Vergnügen, bitteschön. Bye-bye, Freunde. Was tun wir? 2 Optionen. Wir lassen uns fressen. Oder wir laufen weg. Suchen Sie sich eine aus, Butterfly. 3 Optionen. Wir kämpfen und gehen unter als Helden. Ohne mich. Lassen Sie die Schwerter stecken, Butterfly. Die bringen hier gar nichts. Wenn ich los sage, nehmen Sie den Wagen und sehen zu, dass Sie verschwinden. Zurück durch den Gang. So? Und Sie, Jonas? Ich decke den Rückzug. Womit? Schokolade zum Dritten? Nicht effektiv genug. Flammenwerfer. Das Beste gegen Ratten. Und anderes Ungeziefer. Sammy? Jawohl, bei der Arbeit? In die Tasche. Oh nein, nicht schon wieder. Los. Mit dem ersten Feuerstrahl erwischte ich Einstein. Er wurde erst rot und sehr laut. Dann schwarz und still. Der zweite Strahl für den Rattenkönig. Er ging in Flammen auf, quiekte wie am Spieß und verschmorte zu einem unförmigen Klumpen. Die Ratten drehten durch. Die vorderen wollten zurück, die hinteren drängten nach vorn. Sie krabbelten und quietschten und brutzelten. Jonas trat 2 Schritte zurück und schwenkte die Düse, bis der Tank leer war. Ziel erreicht. Der Ausgang der Höhle war dicht, verstopft durch einen Wall verkohlter Rattenleichen. Bis die Überlebenden sich durchgebissen hatten, würde es dauern. Wir waren sicher. Fürs Erste. Kein Grund, faul rumzulümmeln, allerwerteste Sportskameraden. Auf, hopp, hopp, hip, hip, hooray. Den letzten beißen die Ratzen. Mama, was ist? Kommen die Russen? Keine Angst, Herbert, schlaf weiter. Wir bringen dich nach Hause. Ja, nach Hause. Du weißt, wo es lang geht, Sam. Jawohl, eisern und magnetisch. Will sagen, mittels meines voll integrierten Kompasses. Nord-Nordwest, Herr Flottenkapitäns Flottillenadmiral. Dann übernimmst du die Führung. Ei, ei, Sir, alte Grobe aus. Backbord, Backbord, ihr Landratten, Mensch. Links, rechts, geradeaus. Gänge, Höhlen, Schächte. Nach 4 Stunden hatten wir es fast geschafft. Es wurde Zeit. Die Lemuren fingen wieder an zu trommeln. Und in der Dunkelheit hinter uns leuchteten Rattenaugen. Jawohl, und nun wieder rechts. Und dann nach 100 Metern wieder rechts. Ja, so schön. Voila, da wäre er, der Schacht zur verlassenen Metrostation. Der Weg zur Oberwelt, zum Lichte, zur Sonne, zur Freiheit. Wo Ihre Parteisoldaten auf uns warten, Butterfly. Hoffe ich jedenfalls. Seien Sie unbesorgt, Jonas. Die warten. Aber nicht auf uns. Auf mich. Nur auf mich. Was heißt? Butterfly war das Schlusslicht. Mit meiner Schrotflinte. Um die Ratten auf Abstand zu halten. Ein schwerer Fehler. Weil sie so in aller Ruhe Jonas den Kolben über den Schädel ziehen konnte. Ich trat kurz mal aus. Nicht lange. Ein paar Sekunden. Als ich zurückkam, war ich gefesselt. Und an Korfs Wagen gebunden. Tut mir wirklich leid um Sie, Jonas. Sie sind kein übler Typ, aber ich habe strikten Parteiauftrag von allerhöchster Stelle. Saladiner Sack. Persönlich. Ihr wollt euch die 250.000 sparen. Das ist es nicht. Jonas weiß zu viel, wie Sie in den Holo-Krimiserien sagen. Das schon eher. Zurück, ihr seid noch nicht dran. Ah, Hilfe, die Russen kommen. Die Chinesen kommen, die Fundamentalisten kommen. Halt's Maul, Herbert. Wir sind nur Zugabe, Jonas. Es geht um Korf. Er darf die Partei nicht nochmal in solche Schwierigkeiten bringen. Sie haben den Auftrag, Korf umzubringen. Natürlich. Sobald wir ihn den Führern abgenommen haben. Wir machen reinen Tisch. Kein Ehrenvorsitzender mit Alzheimer mehr, der gekidnappt oder im Holo vorgeführt werden kann. Hätten wir schon längst tun sollen. Aber die Parteiführung war damals zu sentimental. Naja, Pietät ist eine Zier, doch besser geht es ohne ihr. So ist es. Sayonara, Jonas. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen durch die Unterwelt zu ziehen. Hey, nehmen Sie uns nicht mit, Butterfly. Wozu? Ich überlasse Sie den Ratten. Ob ich Ihnen den Kopf abschlage oder ob die Sie fressen? Ratte wie Hose. Ich gewinne Zeit. Während sich die Tierchen mit Ihnen im Kopf beschäftigen, bringe ich mich in Sicherheit. Zwei fliegen mit einer Klappe. Also dann? Nach Hause. Herbert will nach Hause. Jonas auch. Aber da sah ich schwarz. Für uns beide. Sam hatte auch keine rettende Idee und ging auf Tauchstation. Hinter uns wurde es lauter. Rascheln, knistern, quieken. Sie kamen. Rachedurstig und hungrig. Plötzlich zuckte Jonas zusammen. Eine Berührung. Am Rücken. Eine Ratte. Ein Lemur. Weder noch, Jonas. Eine alte Bekannte. Carla, wie ich mich freue, Sie wiederzusehen. Das glaube ich Ihnen. So, Sie sind frei, Jonas. Eine Hand wäscht die andere. Alter Toilettenspruch. Bis zum nächsten Mal. Danke, Carla. Weg war sie. Das war ihr Stil. Sie ging ihre eigenen Wege. Allein. Jonas stand auf. Griff sich den Wagen mit Korf. Die Ratten waren noch ein Stück entfernt. Links, links müsst ihr steuern. Halt, ein Schrei. Kiel oben trieb das Boot zu Lande und sicher fuhr die Schön, Blink dass vorbei. Du dich mal wieder hören lässt, Sammy, jetzt, wo alles vorbei ist. Vorbei? Was heißt vorbei? Los, du Mutter aller Tränentiere, links. Links? Hast du nicht vorhin gesagt rechts? Ja, vorhin, jetzt links. Abkürzung zum Metroschacht. Gar nichts ist vorbei, du geistiger Trockenschwimmer. Wir haben noch ein gar gewaltig Submoon zu rupfen mit Genossin Palma Kuckel, ihren zahlreichen Fans auch bekannt als Madame Butterfly. So, und jetzt rechts durchs Loch. Vorsicht, Kopf einziehen. Nicht, dass edle Teile in Gefahr wären, sollte mein Jonas seinen Hohlbrägen irgendwo gegenknallen. Wie Sammy es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber als Jonas um die letzte Ecke guckte, stellte er fest, dass er Butterfly den Weg ins Freie abgeschnitten hatte. Sie bewegte sich auf uns zu. Langsam. Rückwärts. Meine Schrotflinte im Anschlag. Die Ratten hielten sich weit zurück. Gut so. Ich ließ den Wagen stehen. Korf schlief gerade mal wieder. Auch gut. Ich nahm Sam aus der Tasche und setzte ihn auf den Boden. Was liegt an, Chef? Kleines Ablenkungsmanöver, Sammy. Du rollst zurück, ganz leise, bis du Madame erreicht hast. Dann fährst du ihr über die Zehen und machst... Pssst. Genau so, Sammy. Sie hält dich für eine Ratte, kriegt einen Schreck und... Und den Rest erledigen eure Gewalttätigkeit auf gewohnt handgreifliche Manier. Ist recht. Verlassen Sie ihnen voll und ganz auf mir, wie der Professor für Sprachwissenschaft sagt. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Eine Ratte! Mit so einem langen Schwanz. Es klappte. Einen Moment passte Butterfly nicht auf. Jonas stand hinter ihr und legte ihr die Hände um den Hals. Sie war zu überrascht, um sich zu wehren. Und als sie es dann doch versuchte, ging ihr die Luft aus. Ich nahm ihr die Schwerter weg und warf sie weit zurück in den Gang. Dann ließ ich sie fallen, ging zu Korf und wartete mit schussbereiter Schrotflinte, bis sie zu sich kam. Was ist? Hier bin ich, Butterfly. Stehen Sie auf. Schneller. Hören Sie, Jonas. Und jetzt laufen Sie. Andere Richtung. Zurück. So ist es gut. Da hinten liegen Ihre Schwerter. Wenn Sie sich beeilen, sind Sie vor den Ratten da. Sie wollten doch kämpfen und heroisch untergehen. Schneller. Hi. Viel Glück, mein kleiner Samurai. Ich ging nicht an der Metrostation raus und natürlich auch nicht durch den Keller im Heim. Jonas kennt noch mehr Ausgänge aus der Unterwelt. Es war nicht leicht, Korf nach oben zu buxieren und ihn durchs nächtliche Reservat ins stille Westend zu schaffen. Zu dem exklusiven Pflegeheim, das Sammy ausgeguckt hatte. Da lieferte ich ihn ab, meinen entfernten Großonkel. Falscher Name, falsche Identität, Falsche Daten in allen relevanten Systemen. Darum kümmerte sich Sam. Das kann er. Das ist seine Spezialität. Das Pflegegeld besorgte er auch. 6.000 Euro pro Monat, Herr Oberfinanzdirektor. Für 10 Jahre im Voraus. Moment, Sammy. 6.000 mal 12. Das macht in Schone deine kleinen grauen Zellen, mon ami, denn du hast ihrer nicht viele. Doppelpunkt, 720.000. 720.000 Euro. Ja, überwiesen und quittiert. Alles in Butter. Wo hast denn so viel Geld her? Oh, vom Konto der Worf. Poetische Gerechtigkeit nennt solches der Gebildete. Kennst du den Code? Ach Gott, sowas nimmt man mit. Für alle Fälle. Wenn man beispielsweise Gelegenheit hat, in einem gewissen E-Lieferwagen das Datensystem einer gewissen Partei gewissermaßen von hinten aufzuräufeln. Compris, Monsieur? Und wenn die rauskriegen, wo ihr Geld geblieben ist? Nein. Keine Panik auf der Andrea Doria. Sammy hat alle Spuren bestens verlappt. Er meint, verwischt. Wenn das so ist, Sammy, dann hol mir doch auch gleich mein Honorar vom Parteikonto. Ich glaube nicht, dass sie es mir freiwillig überweisen. Dort ist morgen mal heute. So ist dann nicht leben wie ein Hund, gell? Piep. Aber diesmal musste Sammy passen. Ausnahmsweise. Was war passiert? Die Partei hatte sehr schnell gemerkt, dass ein unbefugter Unbekannter einen Haufen Geld von ihrem Konto abgezockt hatte. Und sofort den Code geändert. So ging's also nicht. Aber vielleicht anders. Jonas ließ sich mit Saladiner Sack verbinden und verlangte sein Geld. Gestatten Sie, dass ich lächle, Herr Jonas. Wo ist Korf? Wo Sie ihn nie finden, Frau Sack. Ich habe ihn versteckt. Gut versteckt. So. Was ist mit Palmer Kunkel? Unten geblieben. Ah. Ein Vorschlag, Herr Jonas. Liefern Sie uns Korf, dann kriegen Sie Ihr Honorar. Ein Gegenvorschlag, Frau Sack. Wenn Sie nicht zahlen, liefere ich Korf. An die nächste große Holostation. Das werden Sie nicht tun. Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Sie kriegen Ihr Geld, Herr Jonas. Aber keine Viertelmillionen. Das ist nicht drin. 10.000 Euro, wie ursprünglich vereinbart. Guten Tag. Immerhin. Wie heißt er jetzt, unser Freund Korf? Rabi. Ralf Rabi. Merkwürdiger Name. Morgenstern. Korrekt, euer Ehren. Der Rabe Ralf ruft schaurig. Ha, das End ist da, das End ist da. Und nun kommt Jimmy mit Karin, Arita, Alala. Das war Unterwelt, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Gea Augustinski. Außerdem hörten Sie Cornelia Boje, Susanne Schwalm, Hans-Jürgen Silbermann, Hans Stetter und andere. Ton und Technik Daniela Röder und Günther Hess, Assistenz Holger Bock, Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Redaktion Erwin Weigel.